that's what you sacrifice. Curses of a deadly night. Never underestimate the passion within. Demons, what you sacrifice. Curses of a deadly night. Your soul is what I take if you not change your mortal sin. Ich seh zu viele Dinge, die mich zum Nachdenken bringen. Gefesselt in der Stille, doch gefangen in mir drin. Ist der Wille angewachsen, meine Kette zu durchdringen. Alles hat ein Ende, was auch irgendwann beginnt. Dieser Hass auf dieses Leben, der mir meine Hoffnung nimmt. Ich versuch mich anzupassen, muss mich ständig dazu zwingen, über den Schatten zu springen, der mein Dasein umgibt. Die Verzweiflung, sie ist tief, und egal woran es liegt, ich kann mich nicht integrieren, auch die Hölle, die zu friert. Es gibt nichts zu verlieren, was man nicht ohne ihn verliert. Und der Mensch in mir erstirbt, weil die Welt um mich bewirkt, dass ich mich täglich schlechter für die Emotion aufgewühlt. Demons, what you sacrifice, curses of a deadly night. Never underestimate the passion within. Demons, what you sacrifice, curses of a deadly night. Your soul is what I take if you not change your mortal sin. Demons, what you sacrifice, curses of a deadly night. Never underestimate the passion within. Demons, what you sacrifice, curses of a deadly night. Your soul is what I take if you not change your mortal sin.